Anlassen deutliches Volk. Setzen im Frieden über Felder und der Feind. Darum auf! Mit den Vätern war. Stimmen Sie mit mir ein in den Ruf. Unser oberster Kriegsherr, seine Majestät, Kaiser Wilhelm II. Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! August 1914. Kaiser Wilhelm II. Ruft zum Krieg. Es wird der Erste Weltkrieg werden. Ein Krieg ganz neuer Dimension. Der Einsatz von Technik spielt die entscheidende Rolle. Auch der Einsatz der neuen Funktechnik. Als Informationsverbindung mit Marine, Luftwaffe und Heer. Das Militär hat in Deutschland den Funkkrieg allein an sich genommen. Funk ist Kriegssache. Es ist eine bewegte Zeit, in der der Rundfunk sich Gehör zu verschaffen versucht. Ein Krieg ist verloren. Eine Revolution hat den Revolutionären nicht den Sieg gebracht. Die Arbeiter- und Soldatenräte sind die Unterlegenen. Philipp Scheidemann ruft die Republik aus. Sosnowski, ebenfalls ein SPD-Mann, lässt den Spartakus-Aufstand der Linken in Berlin brutal nieder. Gerhard Hauptmann appelliert an die Humanität und die Künste des Friedens als Wegbahn. Die Inflation frisst den Lohn der Arbeitenden in Stunden auf. 1923, ein Brot kostet noch 2.500, die Rundfunkgebühren bei 340 Milliarden und die Jazzband spielt dazu. Erstes Kapitel, Radiodämmerung. Der uralte Menschheitskampf gegen die Schranken von Raum und Zeit ist in ein neues Stadium. Während noch vor wenigen Jahrzehnten eine Reise nach Amerika Wochen in Anspruch nahm, haben wir jetzt überwältigende Tatsache, eine Überquerung des Ozeans in 70 Stunden durch den Zeppelin erlebt. Aber eine noch viel gewaltigere Verschiebung der Zeitbegriffe ist im Nachrichtenverkehr vorgegangen. Ist es doch mit Hilfe des Radio möglich geworden, Nachrichten für den Bruchteil einer Sekunde über die ganze Erde verbreitet. Hans Bredow, Vater des Deutschen Rundfunks, 1924 im Dezember, Ansprache an das amerikanische Volk via Radio. Nachrichten im Bruchteil einer Sekunde. Die Voraussetzungen dafür hat Heinrich Hertz mit der Entdeckung der elektrischen Wellen 1888 geschaffen. Nicht ganz. Telefonie und Telegrafie gab es bereits vorher, allerdings nur per Kabel. Das ganz frühe Radio verstand sich daher als drahtloses Telefon. Das ist nicht ganz unwichtig, weil es deutlich macht, dass das neue Medium zunächst nicht als Massenmedium erkannt wurde. Das stellte eher ein Problem dar, sondern lediglich als Weiterentwicklung eines persönlichen Kommunikationsmittels, wie Brief und eben Telefon. Das Massenmediale schien eher ein Problem aus datenschutzrechtlichen Gründen, wie der Reichsfunkdienst 1919 schrieb. Eine allgemeine Freigabe der Benutzung von Empfangsapparaten zur Aufnahme beliebiger Nachrichten hat seine großen Bedenken, denn es würde damit jedermann technisch möglich sein, alle in der Luft befindlichen Nachrichten abzuhören. Und das schien ganz unmöglich. Am Anfang ging es eben noch ums Funken, nicht ums Rundfunken. Deshalb hatte sich die Post, also der Staat, dafür frühzeitig die Hoheitsrechte gesichert. Seit der Verfassung von 1871 war das unumstößlich. Und ebenso unumstößlich war das Funken in 1918 kriegswichtig, damit eine Liebknecht ruft die Republik aus. Philipp Scheidemann ruft die Republik aus. Ehemalige Kriegsfunker besetzen das halbamtliche Wolffsche Telegrafenbüro und funken in die Welt hinaus. An alle. Hier hat die Revolution einen glänzenden, fast ganz unblutigen Sieg. So hatte schon Lenin. An alle. Das mit dem Sieg war allerdings mächtig übertrieben. Nach nicht einmal 3 Monaten war der Spuk eines Rätefunks zu Ende. Die Post hatte das Medium wieder fest im Griff. Dank Hans Bredow, des ehemaligen kaufmännischen Direktors des Informativen Funken, der seine Firma die ersten Funkversuche unternommen hatte und nach dem Krieg ins Postministerium gewechselt war. Am 1. September 1922 nahm der Wirtschaftsrundspruch seine Tätigkeit auf. In den Konturen lauschten professionelle Radiohörer den Börsenkursen. Ein Rundfunk an alle? Allenfalls ein Rundfunk für Einzelne. Es musste erst etwas geboten werden, etwas Hörenswertes, das Interesse auch der zahllosen Bastler auf Funkgerät zu nötigen Fällen erhalten bzw. geweckt werden. Das In den USA gab es bereits seit 1920 Konzessionen an die Wirtschaft, in England seit Anfang 1922. Auch in Berlin lagen Anträge der Industrie. Die Post fühlte sich überfordert und wandte sich im Dezember 1922 ans Innenministerium. Die neue Einrichtung ermöglicht und bezweckt eine Verbreitung des Nachrichtenstoffes, wie sie keine gedruckte Zeitung erreichen wird. Es entsteht die Frage, ob und in welcher Form eine öffentliche Prüfung des auszusendenden Nachrichtenstoffes vorgesehen werden soll. Die Entscheidungen in dieser Frage dürften zur Zuständigkeit der inneren Verwaltung, insbesondere der Polizei. Noch ehe der öffentliche Sendebetrieb tatsächlich aufgenommen war, ging es bereits um Fragen der Zensur. Dahinter steckten politische Interessen, denen Bredow eigentlich entgegentreten wollte. Er propagierte einen unpolitischen Rundfunk. Und es gab technische Schwierigkeiten. Die zentralen Länder reichten für die Versorgung des ganzen Reiches nicht aus. Die Regionalisierung war daher in den Großstädten im ganzen Reich wurde private Kapitalgeber für den neuen Unterhaltungsrundfunk gesucht und gefunden. Banken, Industrie- und Handelsunternehmen vor allem. In Berlin zum Beispiel die Vox Schallplatten und Sprechmaschinen. Sie nahm als erster am 29. Oktober 1923 alle Radiogesellschaften waren Aktiengesellschaften. Bis auf München, das war eine GmbH. Aber alle hatten 51% ihrer Anteile an staatlicher Stelle. § 2 aller Gesellschaftsverträge war ebenfalls gleichlautend. Gegenstand des Unternehmens ist die Veranstaltung und ratlose Verbreitung von Vorträgen, Nachrichten und Darbietungen, künstlerischen, belehrenden, unterhaltenden, wirtschaftlichen sowie sonst weitere Kreise der Bevölkerung interessierenden Informationen. Radio in Deutschland gerade in einer Zeit der tiefsten seelischen und wirtschaftlichen Not, die ein befreiendes Wunder begrüßt worden und wird hier als ein Kulturfaktor betrachtet, dessen Auswirkungen auf das kulturelle und wirtschaftliche Leben nicht hoch genug angeschlagen werden kann. Und es ist verständlich, dass der nach geistiger Nahrung hungernde Teil der Menschheit sich in Massen zum Radio drängt. Zweites Kapitel, an alle. Was sollen wir senden? Am Anfang ihrer Entwicklung stand sonst stets eine Notwendigkeit. Sie schuf sich die Möglichkeit, man baute eine neue Eisenbahnstrecke an irgendeinen Zweck des Verkehrs dieses Mittel herstellte. Da schenkte die Technik der Welt die drahtlose Telefonie als Unterhaltungsmittel. Wir haben ein Mittel und wissen noch den Zweck. Ludwig Capella, 1924. Man hatte plötzlich die Möglichkeit, allen alles zu sagen. Aber man hatte, wenn man es sich überlegte, nichts zu sagen. Bert Brecht, 1932. So ganz stimmt das nicht. Man wusste schon, was man sagen wollte. Und einen Zweck hatte man auch für das Mittel. Man, Hans Bredow zum Beispiel. Erholung, Unterhaltung und Abwechslung lenken den Geist von den schweren Sorgen des Alltags ab, erfrischen und steigern die Arbeitsfreude. Aber ein freudloses Volk wird arbeitsunlustig. Hier setzt die Aufgabe des Rundfunks ein. Und wenn es auf diese Weise gelingen sollte, allen Schichten der Bevölkerung künstlerisch und geistig hochstehende Darbietungen aller Art zu Gehör zu bringen, wenn gleichzeitig der Industrie ein neues Betätigungsfeld eröffnet, damit für Arbeiter und Angestellte Arbeitsmöglichkeiten geschaffen wird, dann wird der Rundfunk aufbauen. Das deutsche Volk hat ein Recht auf. Arbeitsplätze schaffen und die Arbeitsmoral steigern. Die Sender richteten Mittagskonzerte ein, die in Fabriken übertragen wurden, wo die Pausen verschönern sollten und die Eintönigkeit der Arbeit unterbrechen. Und die Post wollte sich, wie sie selbst zugab, eine wichtige Einnahmequelle und der Regierung ein eigenes Nachrichtenorgan. Man wusste also sehr wohl, was man mit dem Rundfunk bezweckte. Man wusste nur nicht so genau, mit welchen Mitteln man diese Zwecke konkret erreichen konnte. Man hielt sich ans Gängige. Kulturfortschritt, Kulturfaktor, das waren die Schlagworte der Zeit. Und bei Kultur fielen den Bildungsbürgern, die das neue Medium betrieben, nur die alten Rezepte ein, die eben auf Bildung basierten. Es gilt jeder neuen Generation als Ergänzung zur Literaturstunde die Kenntnis der deutschen Dramatiker zu vermitteln und die Jugend für den Theaterbesuch vorzubereiten. Es gilt weiter, der jungen Kunst den Weg in die Masse zu ebnen und diese Masse anzuregen, auch das Neue zu betrachten und zu beachten. Hans Bodenstedt, künstlerischer Leiter der Norddeutschen Rundfunk AG Hamburg. Es blieb also zunächst bei der Vermittlung von Kultur, der hohen Kultur, möglichst klassisch, möglichst würdevoll. Ernst Hart, Generalintendant des Weimarer Theaters AD, jetzt Intendant der Westdeutschen Rundfunk AG Köln. An hohen Festtagen legt jede Volksgemeinschaft der bedeutungsvollsten zu erinnern, die Schreine werden geöffnet und für den einen Tag wird ihr leibhaftig ans Licht gehoben, was alltags im Bewusstsein eines jeden nur als ein Wissen von jenen Gesetz vorhanden war. Das hohe Gut, nun auch das niedere Volk. Das war Rundfunk. Das waren die Vorläufe des Hörspiels in Sendereien zusammengefasst. Die Dramatiker des 19. Jahrhunderts, das deutsche Lustspiel bis Lessing, die griechische Tragödie, das deutsche Drama aus zwei Jahrhunderten. Aufgeführt von den Sendebühnen. Deren Leiter in Berlin hieß Alfred Braun. Mäßiger Amateur Schauspieler vom Schiller-Theater in der Stunde das Dach des Volkshauses gewechselt. Er eröffnete die Sendebühne der Berliner Funkstunde 1925 mit Wallensteins Lager von Friedrich Schiller. In langer Probenzeit war die Wallensteinsche Soldatiska in eiserne Wams, geschlagene Pferde, die marmorne Stufen der Vorderhaustreppe vom Keller bis unter das Dach hinauf und wieder heruntergefoltert. Und dem Crescendo des anrückenden Trompetengeschmetters der Pappenheimer Kürassiere und dem Decrescendo der verklingenden Signale der Butlerschen Kanonen. Wir waren sogar erfüllt von unserer übergeordneten Mission, unverschämt genug, unsere Hausgenossen zu ersuchen, während der Probenzeit ihre Türe verschlossen zu halten, damit wir in keiner Weise gestört wurden. Einer der schwer betroffenen Rechtsanwälte erklärte später, der Rundfunk ist offenbar das epochemachendste Lärminstrument seit der Erfindung der Kesselpauke. Die akustische Kulisse, ein Ersatz für die Theaterdekoration. Das Hörspiel überhaupt, ein Ersatz fürs Theater. Und nicht selten ein schlechter. Noch 1932, knapp zwei Stunden lang Max Reinhardts letzte Inszenierung, Heinrich von Pleißen, Prinz Friedrich von Hohen. Zur Aufführung bringen. Das kam aber nicht zustande. Die Syrak in Stuttgart erfand die aktuelle Theaterkritik. Eine halbe Stunde nach Ende der Premiere live und spontan übers Radio. Der Frankfurter Sender reservierte seinen Hörern Theaterplätze in Aufführungen, auf die er aufmerksam gemacht hatte. Es gab aber auch Streit. Rechtsstreit. Muss das Theater an den Rundfunk zahlen, wenn diese Aufführungen überträgt und damit für das Theater Werbung betreibt? Oder der Rundfunk an das Theater, weil dieses eine Produktion zur Verfügung stellt? Und die Autoren begannen sich zu reden. Die Theater bekamen recht, die Autoren bekamen recht, der Rundfunk musste zahlen. Unklar blieb allerdings, wie mit eigens für den Rundfunk verfassten Werbung zu vertragen war. Hörspiel zum Beispiel. Aber davon gab es ja nur sehr wenig. Die Autoren waren zurückhaltend und darum ging etwas eigens für den Rundfunk zu schreiben. Rezitationen und Lesungen, damit hatten die Wortsendungen begonnen. Eine Person vor dem Mikrofon, das schien auch aus technischen Gründen einfacher als ein Sendespiel mit akustischen Kulissen. Immer mehr Autoren versuchten sich vor dem Mikrofon. Bert Brecht, Alfred Döblin, Jörg Kaiser, Oskar Lörke, Heinrich Mann, Franz Werfel. Stunde der Lebenden, ungedruckte Dichtung. Das waren Titel für Sendereien der zeitgenössischen Literatur. Nicht nur Schriftsteller lasen, auch Professoren und Fachleute aus allen Disziplinen. Das waren Vorträge belehrender Art. Die forderten die Gesellschaftsverträge ohnehin. Das ganze Programm eine Volkshochschule. Jedes Land wird durch Radio zu einem großen Hörsaal, in dem jeder arm und reich, jung und alt, das hören kann, was ihm Freude macht oder Vorteil bringt. 3. Juli 1924, Eröffnung der Hans-Bredow-Schule für Volkswissenschaften in Hamburg. Und seit 1926 widmet sich die Deutsche Welle ausschließlich einem reichsweiten Programm nur für Schul- und Lehrfunk, Beamtenfunk, Zahnärztefunk, Hausfrauenfunk, Juristenfunk. Das Zentrum ist, dass der nach geistiger Nahrung hungernde Teil der Menschheit sich erwachsen. Ob so viel Kultur, wurden die Regierungen der Länder hellhörig. Schließlich besaßen sie die Kulturhoheit. Also wollten sie den Rundfunk nicht der Reichspost allein überlassen. Sie wollten beteiligt sein. Alle Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass das im Rundfunkwesen liegende Beeinflussungsmittel sehr bald eine solche Bedeutung gewinnen wird, dass eine Regierung darauf einen maßgebenden Einfluss hat, überhaupt den Otto Braun, preußischer Ministerpräsident. Es kam erneut zu schwierigen Verhandlungen, die aber 1926 mit einer abschließenden Regelung des deutschen Rundfunkwesens endeten, das heißt mit der Konzessionierung der längst arbeitenden Rundfunkanstalt. Es wurde eine zentrale Reichsrundfunkgesellschaft, die RRG, gegründet. Eine der ARD entfernt vergleichbare Institution, in der die Regionalsender zusammengeschlossen waren. Ihre Aufgabe bestand in der Erledigung gemeinsamer Verwaltungsaufgaben, der Regelung des Finanzausgleichs und der Programmkoordination. Die Regionalgesellschaften tragen die Aktienmajorität ab, während sie selbst mehrheitlich der Kost gehörten. Die erstreckte sich aufs Programm. Es sollte fortan von zwei Gremien überwacht werden. Einem politischen Überwachungsausschuss, in dem zwei Vertreter der Länder saßen, und einer des Reichs. Und einem kulturellen Beirat, der von den Länderregierungen nach Absprache mit dem Reich und den Rundfunkanstalten berufen wurde. Das waren die Zensurgremien, die streng überwachten, dass das Programm frei war. Der Rundfunk war zum Staatsunternehmen geworden. Am 1. März 1926. Das Parlament wurde im Dezember informiert. Das hat sich nicht mal darüber aufgeklärt. Wer hörte schon Radio? Reichsweit über 1 Million Menschen, ohne Schwarzhörer. Politikerinnen nicht mehr heute sein. Am Programm interessiert ohnehin mehr der bunte Abend und das Vorschreiben. Meine lieben kleinen und großen Freunde, hallo, hallo, Radio, das macht mich ja selber. Das nicht mehr nach geistiger Nahrung hungernde Der wilde Stamm, der Zulu-Kaffern, führt jetzt einen Kriegstanz auf. Wir sind wilde Kannibalen. Sollen brauchen wir nicht knallen. Fressen Elefanten sein. Weißen Menschen Fleisch wegfallen. Wer uns was zu leiden tut, wer uns was zu leiden tut, kommen wir uns laufen und wir laufen. Über die Wunschabende sind ein paar Worte zu sagen. Der weitaus größte Teil der Funkfreunde wünscht populäre Musik, Richard Wagner und Beethoven an erster Stelle. Während verschiedentlich auch das Deutschlandlied verlangt wird, obwohl es allabendlich nach Schluss des offiziellen Programms auf Welle 467 ist auch der geschmacklose Wunsch geäußert worden, statt der nationalen Weise die internationale zu spielen. Wochenschrift Funk, 1924. Man bilde sich nicht ein, dass man für die 2 Rentenmark monatlich hören kann, was man will. Nein, wir hören, was wir sollen. Haben wir uns einmal damit abgefunden, dass nicht nur das Papier, sondern auch und in viel höherem Maße die Luft geduldig ist, dann kommen wir noch nicht darüber hinweg, dass ein Vehikel von so internationaler Tragweite wie das Radio sich nicht verkneifen kann, einen patriotischen Numerus Clausus einzuführen, wonach von Liedern täglich das Deutschlandlied, von politischen Parteien die deutschnationale Volkspartei zu Wort kommt und von Präsidentschaftskandidaten nur die reden dürfen, die die Verfassung nicht mit Gewalt beseitigen wollen. Der Streik um das Kulturprogramm war voll im Programm bereits im ersten Jahr seines öffentlichen Betriebs. Was sollten und was wollten denn die Hörer eigentlich hören? Eine Umfrage der Zeitschrift Der Deutsche Rundfunk brachte in einem Tag Operetten an erster Stelle, dann Nachrichten und Zeitangaben. Schauspiel an vorletzter Stelle, nur Predigt in den noch weniger Mitschwingen. Der Spieler war es gar nicht. Deshalb konnte sich auch noch niemand dafür interessieren. Außer den Rundfunkzeitschriften, die begannen schon bald über eine neue Kunstform zu spekulieren, wie sie Hörspielen. Und damit es auch etwas gäbe, was sich zu besprechen lohne, veranstaltete die neu gegründete RAG 1927 eine Hörspielpreisausschreibung. Das Ergebnis enttäuschte die Jury. Unter den über 1000 Einsendungen konnte sie kein preiswürdiges Werk finden. Lag das nun an den Autoren, die zu fantasielos waren und nur ihre alten Dramentexte aus den Schubladen zogen? Lag es an der Jury, die nicht kompetent besetzt war? Oder lag es einfach daran, dass man überhaupt nicht wusste, wonach man suchen sollte? Kapitel von Wesen und Sein der Sendung. Und wenn die Welten untergehen, so bleibt die Welle doch bestehen. Das Radio erzählt euch allen, was immer Neues vorgefallen. Und funke ich hier ins Mikrofon, hört man im Weltall jeden Ton. Und bis in die Unendlichkeit erfährt man jede Neuigkeit. Wir funken bis zum Untergang ins Weltall, Kilometer lang. Wunder gibt es, die nicht wunderbar wir finden, denn sie wurden uns schon zur Alltäglichkeit. Nennen sie Dichter, dass sie uns verkünden, unsere große Wunderbarkeit. Die Menschheit hat den Weltraum zu ihrem Grammophon hingerichtet. Was soll damit? Welle, du Wunder, wir grüßen dich. Die Autoren und Philosophen nahmen das technische Medium als neues Phänomen wahr und versuchten, es kulturhistorisch zu deuten. Vom Marktplatz im Mittelalter über das individualistische Zeitalter bis zum Kollektivismus des 20. Jahrhunderts. Die Dichter dachten über Gattungsfragen nach. Welche Formen sich am besten für das neue Medium eignen? Dramatik oder Lyrik? Und welcher Gattung sollte das Hörspiel als Rundfunk-Reportage? Ein Beispiel war Ernst Brinkholz verhexte Stunde, nur ein eigenständiges Hörspiel und eine große Adaption epischer Texte. Dies war eine reine Montage verschiedener Schauergeschichten mit Meyerick und Professor. Veröffentlichung des Falles Sir Roger Thornton brachte, erschien heute um volle 3 Stunden später als sonst. Ja, ein seltsamer und schreckenerregender Zwischenfall trägt Schuld an der Verzögerung. Mr. Virandranath, der Redakteur des Blattes, und 2 Unterbeamte sind aus dem Arbeitszimmer spurlos verschwunden. Hallo. Hallo. Der violette Tod. Die Indien-Gazette. Hallo. Radio Budapest. Der violette Tod. Achtung, Berlin, was ist betroffen? Hallo. Hallo. Der violette Tod. Hallo. Radio Rom. Hallo. Eine neue Sintflut. Hallo. Hallo. Von Meyrinks Erzählung Der violette Tod blieb ich befürchtet. Ernst Brinkholz hatte sie in einzelne dramatische Szenen gebracht. Ein Hörspiel auf epische Grundlage. Epische Formen wurden damals heftig diskutiert, unter anderem von Arno Schirokauer, der selbst Hörspiele schrieb und über das Ethos des Hörspiels philosophiert hat. Das Hörspiel hat nicht dramatische, sondern episch-didaktische Aufgaben. Es zieht nicht hinein, sondern zieht Fazit. Es stellt nicht dar, sondern stellt klar. Es arbeitet nicht mit Suggestionen, sondern mit Argumenten. Es arbeitet keine Dunst, sondern Kühle. Es arbeitet Charaktere, sondern Grundsätze. Denn es hat keine Personen, denen etwas zustößt, sondern Sprecher, die selbst zustoßen, nicht als Opfer entwickelter Gefühle, sondern als Analytiker gegebener Situation. Seine Theorie des epischen Theaters und seine Lehrstücktheorie. Kunst und Radio sind pädagogischen Absichten zur Verfügung zu stellen. So Brecht. Das musste an sich nicht weiter betont werden. Der Rundfunk verstand sich ohnehin als Bildungseinrichtung. Das hat Brecht ja selbst auch so gesehen. Diesem Bestreben des Rundfunks, Belehrendes künstlerisch zu gestalten, kämen Bestrebungen der modernen Kunst entgegen, welche der Kunst einen belehrenden Charakter verleihen. Lehrstücke und Lehrspiele waren keineswegs eine Spezialität der Brechts. Belehrendes in Spielform schien allenthalben wirkungsvoller als ein trockener Vortrag. Brecht liebt seine Lehrstücke suchen sehr weit. Beispiel Lindberg, der Musik von Kurt Weiler. Flugplatz de Bourget bei Paris erwartet in der Nacht des 21. Mai 1927 abends 10 Uhr eine riesige Menge den amerikanischen Flieger. Einmal konzertant und einmal auf einer Bühne vor Publikum in Baden-Baden bei den Tagen der Deutschen Kammermusik 1929. Auf der linken Seite des Podiums war das Rundfunkorchester mit seinen Apparaten und Sängern, auf der rechten Seite der Hörer aufgestellt, der eine Partitur vor sich den Fliegerpart als den pädagogischen durchführte. Zu der instrumentalen Begleitung, die der Rundfunk lieferte, sang er seine Noten. Die zu sprechenden Teile las er, ohne sein eigenes Gefühl mit dem Gefühlsinhalt des Textes zu identifizieren. Am Schluss jeder Verszeile absetzend, also in der Art einer Übung. Auf der Rückwand des Podiums stand die Theorie, die so demonstriert wurde. So beschreibt Brecht selbst die Aufführungssituation. Er wollte damit demonstrieren, wie der Hörer aktiviert und als Produzent wieder eingesetzt werden könnte. Gemäß seiner Forderung, der Rundfunk ist aus einem Distributionsapparat und einem Kommunikationsapparat zu verwandeln. Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens, wenn er es verstände, nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen. Der Rundfunk müsste demnach aus dem Lieferantentum herausgehen und den Hörer als Lieferanten organisieren. Die Zuschauer fanden das Exempel auf der Baden-Badener Bühne eher lächerlich. Die Vertreter aller Rundfunkanstalten äußerten sich im Nachhinein ähnlich. Die konzertante Aufführung des Lindbergh-Flug habe überzeugt, nicht aber die auf der Bühne. Auch sein Lehrstück, später das Baden-Lehrstück, um ein Verständnis mit der Musik Paul Hindemiths Die ganze Situation war so peinlich sensationell, dass sie besser nicht gekommen wäre. Brecht war umstritten. Schließlich wollte er nicht nur die Hörspielpraxis, sondern das Medium insgesamt verändern. Er wollte einen anderen Rundfunk. Brandt nahm in anderen Wegen nicht mehr. Und weil er keine ausdrückliche Hörspieltheorie geschrieben hatte, entzündete sich der Streit auch nicht mit Brecht, sondern mit Schirokamp. Fast jeder Satz ein Faustschlag gegen die Hörspiel. Das Hörspiel, Logik und eine echte Gefühlswelt. Das war 1931. Gedanken über eine Ästhetik des Rundfunks, die Colt bereits ein Jahr zuvor gefunden zu haben glaubte. Da war er nicht der Einzige. Aber viel beachtet. Seine Aufsatzreihe zum Horoskop des Hörspiels in der Bayerischen Radiozeitung wurde 1932 sogar als Buch publiziert. In einer Reihe, bei der die Reichsrundfunkgesellschaft als Mitherausgeberin fungierte. Noch einer, der über das Wesen des Funks nachdachte. Die Ausdrucksmittel des Funks sind Wort, Musik und Geräusch. Im Hörspiel kommt dem Wort die ausschlaggebende Bedeutung zu. Das Wort an sich ist der unmittelbarste zwischen dem rein geistigen, zwischen dem Erkenntnissubjekt Ich und der dieses umgebenden Welt. Das Phänomen Funk reicht infolge seiner spannenden Kraft, seines Durchgangs durch das Grobstoffliche und seiner Unsichtbarkeit an die Grenzen des Unstofflichen und weist daher ins Immaterielle, ins Metaphysische. Der Funk kann uns das Immaterielle, das Überpersönliche, das Seelische in abstrakter Form oder in Gestalt frei von aller äußeren Form wird das Wort gleich eine Eingebung zur zeugenden Kraft in uns. Die entkörperte Stimme des Hörspielers wird zur Stimme des eigenen Ich. Diese kennen wir als Gewissen, Mahnung, Zweifel, Hoffnung, Glaube, kurz als Gemütsbewegungen, Wünsche und Hemmungen. In dem Hörspiel Der Narr mit der Hacke beispielsweise. Von Eduard Reinacher, 1930 von der Verag in Köln urgesendet. In dem Hörspiel Der Narr mit der Hacke tritt dem Mönch, Luin, die Stimme seiner Erinnerung und seines Gewissens als körperlose Wesenheit im Traum gegenüber. Mönch, Luin, was gibt's? Komm mit. Wer bist du? Ich bin dein Traumgeist. Der Mönch, Luin, schlägt durch den Berg einen Tunnel, um den Menschen zu helfen und so einen schweren Ausdruck des seelischen Durchbringens, gleichsam durch den Berg der Schuld. Das am Ende hereinfallende Licht wird zum Sinnbild der Erlösung, zu der sich der Büßer durchgekämpft hat. Der zum Schluss versöhnte, rächende Ritter verliert seine stoffliche Rundheit und wird zum überpersönlich drohenden Schicksal. Die irdische und transzendentale Parallele der Vorgänge lässt sich im Innern des Hörers, wo sie die Handlung formt, nicht mehr trennen. Akisuka! Ein psychologisierender Ansatz, den Richard Kolb am Beispiel von Reinachers Der Narr mit der Hacke vertrat. Und ein weit verbreiteter. Dass das Hörspiel sich primär des Wortes als Zeug der Kraft zu bilden habe und auf einer inneren Bühne des Zuschauers herspielt, wurde zur allgemein verbindlichen Ansicht der Hörspieltheoretiker und Praktiker bis in die 60er Jahre. Das Wesen des Hörspiels schien gefunden. Kolbs Ansichten, von Heinz Schwitzke nach dem Zweiten Weltkrieg popularisiert, entwickelten sich zu einer normativen Hörspielästhetik. Dabei ist manchem wohl entgangen, dass Kolbs Überlegungen nicht unproblematisch waren. Niemand kommt näher an den Menschen heran als der Hörspieler. Das kann doch nur heißen, dass Kolb an suggestive Möglichkeiten gesandt, wie sie bei der Werbung angewandt werden. Politische Propaganda. Aber die gab es doch damals in der Folge nicht. Die war schon seit 1920 politische Propaganda nicht noch. Es stimmt schon, wenn die Leute sagen, Persil bleibt Persil. Kunst durfte für die meisten nichts mit Politik zu tun haben. Selbst dann noch, wenn es die eigene Ordnung war, wenn es um Zensur ging. Etwa auf der Tagung der Sektion für Dichtkunst der Preußischen Akademie der Künste und der Reichsrundfunkgesellschaft am 30. September und 1. Oktober 1929 in Kassel. Da war Zensur aber keineswegs das einzige Thema. Doch ein sehr wichtiges. Es war das erste Mal, dass es ging vordergründig um die Frage, welche literarischen Gattungen Rundfunk verteidigt werden und welche nicht. Als

Situation die Möglichkeit sehen, dass seine Arbeit auch einen Lohn findet. Hierzu bestehen die Beträge, die sich nicht nur auf Originalwerke des Rundfunks beziehen, nicht ausreichen. Dieser bezieht sich auf die Gesellschaft für Senderrechte, die nur für bereits gedruckte literarische Werke der Autoren gegenüber den Sendern vertritt, nicht aber für eigenständige Texte, die fürs Radio geschrieben werden. Doch Ernst Haag möchte noch etwas sagen. Ich bitte um die Erlaubnis, über den dunklen Begriff der Rundfunkzensur einiges sagen zu dürfen. Es wird damit besonders in den Zeitungen sehr viel Unfug getrieben. Der Verband der Berliner Kritiker hat sogar eine Resolution gegen die Rundfunkzensur gefasst. Wie wirkt sich denn diese Rundfunkzensur aus? Sie können im deutschen Rundfunk sagen, was Sie wollen. Vorausgesetzt, dass Sie nicht ganz so sprechen wie in einer Versammlung von lauter Gesinnungsgenossen. Unsere Pflicht gegen die Andersdenkenden ist, für einen nicht verletzenden Ton vor dem Mikrofon zu sorgen. Wie weit die Frage gesellschaftlich es gibt aber bestimmte Kunstwerke sehr hohen Ranges, die in diesen Gesellschaftsmaßstab nicht hineinpassen. Wollen Sie solche für die Öffentlichkeit notwendige Aussprecher neu geformter Empfindungen einfach ausschließen? Hier scheint das wahre Problem zu liegen. Wir dürfen von der Produktion nicht Begabungen ausschließen, die revolutionär und egoistisch das aussprechen und empfinden. Und zwar schon heute sagen, was in 30 oder 40 Jahren allen geläufig ist. Daran Anschluss nehmen, solange es gewahrt. Das Thema wird vertauscht. Am folgenden Tag hält der Schriftsteller und Dramaturg der Buchstunde Arnold Bronnen an den Vortrag der besondere Anlass dieser Tagung ermutigt mich, Problem des Hörspiels nicht zufrieden. Wir haben bis jetzt wenig Forderungen gehört. Wenn wir aber welche gehört haben, so waren es nur die materiellen. Nation. Ihn interessiert an den Dichter nicht das Schaffen des Einzelnen. Er sieht in dem Dichter nur das Instrument der Gedanken der Nation. Darf der Rundfunk einen Dichter zu seinem Werk machen? Mag es auch Hörspiel heißen, ein Dichter, der in diesen Augenblicken sich fernweis, jeden wirklich schon. Der Rundfunk ist heute die größte Macht, alle Rundfunkus. Diese Macht ist leer und wesenlos, ein schlotterndes Schemen, der sich drahtlos verbreitet. Diese Macht muss erfüllt werden. Sie muss erfüllt werden von einem Geiste, der ausströmt vom Volke, das empfängt. In einer Zeit, die verworren ist bis zur letzten Schraube, verantwortungsloser, dem eigenen Volke entfremdeter, einer Rasse, einer Landschaft verhafteter Liberalen, mögen Männer aufstehen, die diese Macht lebendig machen, von innen heraus im Dienste der Nation. Ich bin empört, dass diese Rede von der Volk gehalten wird. Aber auch ich selbst bin es gewiss, der Herr Braun von der Dichter selbst mit etwas vorgeschlagen hat. Ich bedauere es. Ich selbst bin Jude von Amsterdam. Und auf! Ich habe die Anteil von Herrn Braun. verantwortungsloser, dem eigenen Volke entfremdeter, keiner Rasse, keiner Landschaft verhafteter Literaten reinmachen. Sie dürfen mich nicht angreifen! Verbitte mir das! Das ist meine Frechheit! Bitte mich gegen diese Unverschämtheit in Schutz zu nehmen! Sie wissen wohl nicht, dass wir hier eine Arbeitstagung haben! Ich wusste erst gar nicht, dass die Akademie eingeladen wurde. Ich habe sie selbst vorgeschlagen. Ich habe weiter nichts gesagt, als dass uns nicht ein einzelner Dichter, sondern der Dichter als Instrument interessiert. Sie haben die Anwesenden des Kommandos gesprochen. Das ist eine Taktlosigkeit, die wir uns verbinden müssen. Ich möchte gern darauf antworten, was der Dichter gesagt hat, finde aber keinen Anhaltspunkt. Herr Hart erklärt, die Zeit sei erschöpft bis zum letzten Bronnen. Diese Ausführung des Herrn Hart finde ich zu hart. Ich habe die Ansicht vertreten, dass wer einen Auftrag gibt, auch einen Auftrag haben muss. Blieb nun von diesem ersten Treffen von Schriftstellern und Rundfunkarbeitern? Eine Resolution, in der die Reichspost aufgefordert wurde, dem Rundfunk die Mittel für seine Kunstaufgaben zu erhalten. Ein sehr bescheidenes Ergebnis. Das fand die Presse auch, die zudem verärgert war, dass sie an der Tagung nicht teilnehmen durfte. Sie fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Warum, wusste keiner, nur von dem Bronnen in klarer Erkenntnis. Ein kleiner Vorgeschmack an das nur nahmen die Herren nicht wirklich ernst. Sie standen ganz auf der Seite der staatlichen Rundfunkpflichten. Dichtung sollte mit Politik nichts zu tun haben. Es kam sogar der Vorschlag, die Überwachungsausschüsse und Beiräte zur Auftragserteilung an Autoren zu ermuntern. Über die Organisation des Rundfunks herrschte offenbar völlige Unkenntnis. Und nicht nur das, die anwesenden Autoren besaßen nicht einmal zu einem Viertel einen Rundfunkempfänger. Diskutierten aber heftig über die Möglichkeiten des neuen Mediums. Nicht einmal ohne Folgen. Ein Zentralthema der Tagung, die Möglichkeit und die Unmittelbarkeit des Rundfunks, wurde von Edlef Köppen, Nachfolger von der Funkstunde, aufgegriffen. Gut zwei Monate nach der Kasseler Tagung, an der er selbst teilgenommen hatte, begann er eine Sendereihe unter dem Titel Improvisierte Erzählungen. Den ersten Abend bestritten Alfred Döblin, Arnold Zweig, der in Kassel für improvisierende Epik plädiert hatte, und Walter von Hollander. Über das Zustandekommen solcher Improvisationen sprach Köppen zu Beginn der zweiten Sendung am 17. Januar 1930. Sie hatten den Herren immerhin zeitlich so viel Spielraum gelassen, dass sie sich 24 Stunden mehr oder weniger mit ihrem Thema befassen konnten oder es sich sogar selber ausdrücken konnten. Und in jedem Fall also einigermaßen vorbereitet konnten. Wir sahen damals und sehen auch heute noch in solchem Vorgehen keinen Widerspruch zu der Forderung der Improvisation, denn wir meinen, dass die Improvisation ja keineswegs mit Schnelldichten verwechselt werden darf. Mit unserer heutigen Veranstaltung gehen wir noch etwas weiter. Wir behandeln unsere Aufgabe diesmal noch strenger. Die Herren, die hier am Mikrofon sitzen, wussten nämlich bis vor einer halben Stunde ungefähr überhaupt nicht, welches Thema sie heute Abend gestellt bekommen oder sich auswählen konnten. Am 7. Februar improvisierte Bernhard von Brentano. In einer der angenehmen Straßen des Westens wohnte ein sehr wohlhabender Mann, der Junggeselle war und sich einer armen Verwandtschaft erfreute. Diese Verwandtschaft schrieb ihm regelmäßig zu allen Festen des Jahres Und die Folge davon war, dass er diese Briefe beantworten musste. Und am besten beantwortete er sie mit Checkformular. Auf die Dauer machte ihm dieses Spiel wenig Freude und er beschloss, sich zu richten. Kapitel Kunst und Technik. Bevor es das Hörspiel in den Uhren gab, gab es das Hörspiel in den Köpfen. Und das musste nicht unbedingt etwas mit Literatur zu tun haben. Der Deutsche Rundfunk 1924. Also entweder wir bescheiden uns dahin, dass wir sagen, Senderspiele hat es schon immer gegeben, nämlich dramatische Werke, deren Wirkung nicht wesentlich auf das Auge gestellt ist, oder aber wir verlangen nach dem eigenständigen Schallspiel. Und das würde heißen nach einem Drama, für dessen Zustandekommen die Rundfunktechnik als formaler Faktor unentbehrlich ist. Das Schallspiel, also eine Konsequenz des Hörspiels, eine Analogiebildung zu Schau- und Lichtspiel. Folgerichtig wäre also ein Hörspiel jede Ohrenweide, auch unmittelbar empfangene. Ein Spiel aber, dessen Zustandekommen wesentlich auf der Wirkung eines akustisch-elektrischen Vorgangs beruht, könnte als Schallspiel bezeichnen. Wie der Film die optischen Ausdrucksmittel bereichert, so müssen die akustischen durch die Rundfunktelefonie ungeahnt vermittelt werden. Die akustische Zeitlupe muss erfunden werden und vieles anderes. All das könnte zu einer absoluten Radiokunst führen. Profile hat Das Programm hatte Hans Richter zusammengestellt. Außer eigenen Produktionen waren Filme von Willem Engeling, René Clair, Fernand Léger und Walter Ruttmann zu sehen. Es waren Filme der Avantgarde, in denen abstrakte Formen sich bewegten oder das Filmmaterial selbst gemacht. Schließlich waren die Filmemacher Maler, bildende Künstler, die sich des neuen Mediums als neuer Kunstform bedienten. Künstler, die zum großen Teil aus der Dada-Bewegung kamen oder dem Futurismus nahestanden. Luigi Russolo und Erik Satie veranstalteten Konzerte mit Lärm- und Geräuschmaschinen. Kurt Schwitter sprach seine Sonate im Urlaub. Eine Aufnahme der Süddeutschen Rundfunk AG Stuttgart, ob sie gesendet wurde, ist ungewiss. Es ist auffällig, dass sich von diesen frühen Versuchen einer akustischen Kunst so gut wie nichts in den Radioprogrammen der Weimarer Republik findet. Auffällig deshalb, weil es außerhalb des Rundfunks entsprechende Versuche längst gab. In Vorträgen und Konzerten. Im Radio nichts davon. Hier theoretisch. Nun können wir uns sehr gut vorstellen, dass zu den Tönen und Rhythmen der Musik neue Klänge hinzutreten würden. Klänge aus anderen Sphären. Rufe menschlicher und tierischer Stimmen, Naturstimmen, Rauschen von Winden, Massen, Bäumen, dann eine Lehre neuer und unerhörter Geräusche, das Mikrofon auf künstlichem Wege erzeugen könnte. Klang wird dann erhöht oder tief, übereinander geschickt, ineinander verwoben, verweht, neu gebildet. Hallo, Ich bin ein Video.

so ist es Ihnen begreiflicherweise entgangen, dass in der letzten Woche diese ganz kleine, höchst nebensächliche, vollkommen uninteressante Sache geschehen ist. Der Ältestenrat des Reichstages hat der Berliner Funkstunde die Genehmigung zur Übertragung von Parlamentsreden grundsätzlich versagt. Kanzler am 25. Februar 1927. Die Sache hatte eine Vorgeschichte. Bereits 1924, im ersten Rundfunkjahr, wurde über die Möglichkeit der Übertragung von Reichstagsdebatten diskutiert. Während die einen darin eine Aufgabe des Rundfunks in der Demokratie sahen, fürchteten andere negative Auswirkungen auf die Parlamentsarbeit. Dass manche Reden nur noch zum Fenster hinausgesprochen haben. Der Rundfunk wollte aktuell sein, wie es seiner Möglichkeit entsprach. Und die ersten Rundfunkrichtlinien von 1926 verhindern. Der Rundfunk sollte unpolitisch sein, hatte Hans Bredow gewollt. Dann musste er eben seine Meinung ändern. Durch den Ausschluss jeglicher politischen Vortragsthemen sind dem Vortragsprogramm so enge Grenzen gezogen, dass die großen Fragen der Zeit kaum erwähnt werden dürfen. Und es zeigt sich das eigenartige Bild, dass die modernste Einrichtung des Nachrichtenwesens von der Erörterung von Zeitfragen ferngehalten wird. Das sagte Bredow 1938. Reichsinnenminister Severin hat den entsprechenden Meinungsumschwung vorher vollzogen. Eine weitherzige und taktvolle Handhabung der Überwachung erscheint mir dringend nötig. Lockerung der Zensur, mehr Politik, mehr Aktualität. Ebenfalls 1928 Fritz Walter Bischoff. Hallo, hier wäre irgendwann, hier dort, ein Geheimnis mehr zwischen Süd und Nord. Was die Welle empfängt, die den Erdsternen spürt, wir senden es aus, es wird vorgeführt. Ein Ausschnitt nur, Momentaufnahme, aber so ist das Dasein der Gnade. Es kennt keine Logik, es springt und rumpft. Eins, zwei, drei, der Plump sagt jetzt rum. Es scheint, dass das Aktuelle, das Ereignis, erst eines Deuters bedarf, damit es sich nicht im jetzigen erschöpft, sondern wahrhaft aktuell wird. Fußball-Länderspiel. Mikrofon Paul Lahr. Achtung! Hier ist der Länderkampf Deutschland-England im deutschen Stadion zu Berlin. Hier sind alle deutschen Sender. Der Kampf steht in der zweiten Halbzeit. Aktuell sein heißt, dem Tag zu dienen, aber gleichzeitig dem Ewigen und Unvergänglichen. Tag und Stunde mit ihrem Geschehen richtig einzugliedern in die Jahre zwischen Vergangenheit und Zukunft und daraus die Gegenwart zu deuten. Und stets aufs Neue mit heiligem Eifer beweisen, dass auch die kleinen Körner der Tagesereignisse den großen Topf der Weltgeschichte vollmachen. Ludwig Capella. Der Tag der Sensationen. Schweb und Erna erringen die Meisterschaft in 56 Stunden. Schweb-Droge läuft in 16 Monaten, 2 Tagen, 3 Stunden, 21 Minuten, 17,5 Sekunden um die Welt. Die berühmte Koloratursängerin Maria Polonia erschießt in der Chiara Garrone ihren Sensationen! Frühjahr 1928. Das Luftschiff Italia startet zum Nordpol. Der Rundfunk berichtet 4 Stunden lang. Das Unternehmen endet in einer Katastrophe. Ein Stoff für das Hörspiel. Friedrich Wolf, SOS, Rau, Rau, Feun. Krassin rettet Italia. Folgendes Spiel wurde geschrieben, weil das Stoff hierzu herausforderte. Die Tragödie des Luftschiffs Italia, die Hilferufe der neuen Mann auf der Eisscholle durch den Fabiaggi in den Äther hinaus, das Vergehen. Die Aufnahme des verstümmelten Hilferufes SOS Rao Rao Vollen durch den selbst gebastelten Kurzwellenapparat des Amateurfunkers Nikolai Schmidt in einem einsamen Dorf hoch im Norden der Murmanküste. Das alles ist wohl das erste Heldenlied in unserer Zeit. Und diese Hilfe wurde nur möglich durch das modernste Nachrichtenmittel. Durch das Radio. Der Sowjetrepublik Russland ist gekommen, die Mannschaft des Kunstdienstes Italia vorzunehmen. Vorwärtsgenossen, die Kameraden haben sie den Raum und dann gehen sie in die Betten. Bravissimo! Kamerad Krasin! Gut, Freund! Es lebe, Kamerad Krasin! Es lebe die Solidarität aller Völker! Das Lob der internationalen Solidarität im Rundfunk und trotzdem ein riesiger Erfolg. Alle deutschen Sender sprachen das Hörspiel innerhalb einer Woche aus und selbst im Ausland wurde es übernommen. Die Öffentlichkeit der Kunst hat einen nicht mehr übersteigbaren Grad erreicht. Die Kunst ist sozialisiert. Dies hat als erste Folge, dass die Existenz des Künstlers aus einer ganz privaten zu einer ganz politischen wird. Es ist im Wesentlichen nicht falsch, dass man vom Dichter Reportagen verlangt. Er ist Zeitgenosse. Und nicht mehr die Dinge, die wir bilden, sind interessant, sondern die Dinge, die uns bilden. Davon weiß der Rundfunk nichts. Es gibt nichts, was die heutige Literaturpolitik bei den Sendern überzeugender diskreditiert. Arno Schirock. Sensationen! Die Welt hat sich aus nichts! Nur aus Sensationen! Ich habe nicht gern die Welt in meinem Zimmer. Thomas Mann, 1928. Gerade in diesen Wochen erleben wir ein seltsames und lehrreiches Beispiel von Aktualität. Da hat ein Kriegsteilnehmer ein Jahrzehnt nach Kriegsende ein Buch geschrieben, im Westen nichts Neues. Und alle nüchternen Wirklichkeitsmenschen hätten gewiss geschworen, dass von diesem Buch niemand etwas wissen würde. Des Aktuellen scheint durch diesen Bucherfolg ad absurdum geführt. Und er ist doch nur in seinem tieferen Sinn bestätigt worden. Hier hat ein Dichter das Wirkliche und Tatsächliche, das 10 Jahre zurückliegt, für die Gegenwart bedeutet und in einen menschlichen und gegenwärtigen Zusammenhang gestellt. Ich kann keine Ahnung. Das Thema Krieg auch im Hörspiel, Brigadevermittlung von Ernst Johansen und das Heimkehrerdrama Duomo von Eberhard Wolfgang Möller. Von dem Lev Köppen, hier stand Frau Werner. Von Hazan, wo der Angriff im Februar begann bis nach Verdun, sind es in der Luftlinie 15 Kilometer. Als man Fleury nahm, waren 11 davon überwunden. 4 blieben. Nur eine einzige Höhe lag zwischen Fleury und Verdun. Eine einzige Höhe bis Verdun. 11 Kilometer, 250.000. Das Hörspiel beschäftigt den politischen Überwachungsausschuss der Berliner Funkstunde. 17. Februar 1931. Zu der Darbietung am 21. Februar. Das ist 4 Tage später. Zu der Darbietung, wir standen vor Verdun, weist Herr Scholz auf das Bedenkliche der Schlussworte hin und empfiehlt der Programmleitung, sie zu streichen. Sie hat sie nicht gestrichen. Proteste in der Presse. Proteste von Ernst Jünger, Hans-Henning Freiherr Grote und Franz Schauwege. Die Sendung war nichts anderes als eine Montage aus deren Büchern. Sie fühlten ihre Aussagen verfälscht, fühlten sich dem Verdacht pazifistischer Tendenz ausgesetzt und nichts lag ihnen fern. Jede Zeile der Tatsachenschilderungen spricht der Tendenz ihrer kriegsverherrlichenden Verfasser hohn. Die Mundstunde, ungewollt, diese Diskrepanz aufgedeckt hat, sei ihr hoch angerechnet, schrieb die Weltbühne. Der Deutsche Offiziersbund beschwerte sich bei der Funkstunde. Der politische Überwachungsausschuss legte dem Reichswehrministerium das Manuskript vor, dem Offiziersbund, dass es der Funkstunde ferngelegen habe, mit dieser Darstellung eine Tendenz zum Ausdruck zu bringen. Wenn schon nicht mehr unpolitisch, so doch ohne Tendenz wollte der Rundfunk sein. Ausgewogen. Hallo, hier wäre irgendwann. Der Rundfunk, eine Tribüne der Zeit. Sensationen! Das Alltägliche, das Leben des Herrn Schmidt, das Leben in dieser Zeit von Erich Kästner. Der Mann, der uns im weiteren Verlauf begegnen wird, heißt Schmidt. Kurt Schmidt, kommt denn. Er stand nur sonntags nicht früh 6 Uhr auf und ging allabendlich zum 8 zu Bett. 10 Stunden lag und schlief er irgendwo. 4 Stunden brauchte er für Fahrt und Essen. 9 Stunden schlief er da im Büro. Das Leben im Kleinen und die großen Ereignisse. Der Schwarze Freitag 1929, Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit, Armut und Hunger, soziale Probleme. Die Sender richten spezielle Sendungen für Arbeitslose ein. Die Werag in Köln, die Reihe Mensch und Welt. Die Deutsche Welle, eine Vortragsreihe Probleme der Arbeitslosigkeit. Der Bayerische Rundfunk stellt Empfänger in der Subventionsstadt für Erwerbslose auf. Die Berliner Funkstunde beschäftigt stellungslose Musiker. Man tut was für die Arbeitslosen. Versüßt ihnen den Alltag. Der Humane Rundfunk von Siegfried von Fegesack. Wer ein halbes Jahr erwerbslos war, darf jetzt gratis den Rundfunk lauschen. Der neueste Schlager quiekt, aber Emil, warum hast du mich nicht? 4,5 Millionen Arbeitslose hocken in der Kirche. 4,5 Millionen Arbeitslose sind ganz Ohr, denn die Gedärme sind ja schon längst aus. Doch für Erwerbslose besonders zu empfehlen ist Orgelmusik mit Chorälen. Radio und Gashahn werden gleichzeitig aufgezählt. Mit dem letzten Wort der Sonntagspredigt, von der man nur noch ein fernes Säuseln versteht, ist alles erledigt. Deutscher Arbeitsloser, lege dich dankbar zur letzten Ruhe. Der Rundfunk gibt dir gratis die schönste Musik dazu. Die Welt besteht aus nichts, nur aus Sensationen. Das Sensationelle im Alter. Schmidt, der Arbeitslose, bei der Straßenbahn. Form des Aktuellen, die Reportage im Hörspiel. Der Reporter Alfred Braun spricht den Reporter und Autor in dem Hörspiel von Hermann Kiesel. Mit Bolschewiken und Dichtern. Ich wohl gar nicht fragen. Das kann mir schon Hermann Kessel. Er bemüht Ihre Aufmerksamkeit, Ihren Geist. Ach, Sie waren wohl längere Zeit verreist. Bin im Bilde, scheue keinerlei Spesen. Alles wird im Schlafanzug pünktlich gelesen. Thomas, Wasser und Gerhard Mann. Auch die Familie tut, was sie kann. Bin informiert, was klassischer Adel heißt. Von Goethe, von Schiller, von Lenau, von Gleis. Mit Kunstbedienter aus mehrfacher Leitung, Professoren, Magazin, Oper und meiner Zeitung. Aber zum Nachtisch will ich lachen und witzeln. Lassen Sie sich doch zum Nachtisch kitzeln. Das ist alles sehr richtig angeboten. Ich finde, Nehmen Sie sich in Acht. Also, wenn ich weiß, will Sie einmal unter Spannung sehen. Ihre Ansicht mache ich mir niemals. Am Schluss werden Sie nachdenken. Ausgeschlossen, Ihre werden uns niemals verstehen. Oh doch, Sie werden ja ihresgleichen. Sie täten gut, andere Hörer zu wählen. Auf dem Platz. Hermann Tesser beginnt zu erzählen. Seit 14 Tagen fällt mir in der Strahlenburger Straße ein Mensch auf, der mir genau gegenüber im ersten Stockwerk eines grauen Sandsteinhauses wohnt, offenbar als Alleinmieter. Nicht nur ich, die ganze Strahlenburger Straße beschäftigt sich mit diesem fremden Menschen. Er ist so gut wie unsichtbar und macht sich doch durch mehrere Eigentümlichkeiten unausgesetzt bemerkbar. Aber nun zur Sache. Der Alltag im Hörspiel. Eine 4 Jahre alte Erzählung für den Funk bearbeitet als aktuelles Thema. Eine politische Sache beim Hörspiel. Sechstes Kapitel. Kein Rundfunk für die Republik. Der Rundfunk ist ein Instrument, das eher die Demokratie und den Sozialismus unterstützt, als eine aristokratische oder womöglich plutokratische Gesellschaftsordnung, meinte der Kölner Soziologe Professor Leopold von Wiese auf einer Tagung der Kulturbeiräte und Rundfunkleiter 1930. Das war wohl eher ein Grundstein. Sozialisten und Kommunisten kamen im Rundfunk der Weimar. Das wohl für die NSDAP, nicht aber für die KPD. Einmal schaffte sie es aber dennoch. Einige KPDler entführten kurzerhand einen anderen Redner und schmuggelten an seine Stelle einen aus ihren Reihen vors Mikrofon. Nur die Staatsanwaltschaft und die SPD nicht, denn bezeichnenderweise war der Entführer der SPD-Mitglied. Die Entführer wurden wie Schwerverbrecher in eine Stelle vor ihre Richter geführt. 4 Monate nach der Kommunisten. Der Streit gerade zwischen SPD und KPD war ein Zugang zum Rundfunk. Organisiert waren sie im Arbeiterradio. Der war aus der Funk-Bastelbewegung bereits 1924 hervorgegangen und schnell zu einer politischen Einrichtung geworden. Hauptforderung: ein eigener Arbeiterverein, ein Einfluss auf das Programm. Abwegig waren die Funken nicht. Österreich gab es eine Gewerkschaft, in den USA ebenfalls. Und in Holland hat die Arbeiterradio-Vereinigung immerhin einen Abend pro Woche im Landessender zur Verfügung. Nicht so in Deutschland. Die SPD avancierte zur Staatspartei und gab sich mit Sitzen in den politischen Überwachungsausschüssen und kulturellen Beiräten zufrieden. Das war die beste Art, die Arbeiterbewegung in die bestehende Rundfunkorganisation einzubinden. Und das Konzept ging auf. 1929 spaltete sich die Arbeiterradiobewegung in einen SPD-nahen Arbeiterradiobund und einen KPD-nahen Freien Radiobund. Letzterer hielt an der Forderung eines eigenen Landes fest, ersterer zu seinem Arbeiterfunk 1930 lud er den preußischen Innenminister Karl Severin. Ihre Toleranz, unsere größte Stärke im deutschen Volke, dann braucht es keine Zensur. Wir müssen allmählich aber erst die deutschen Rundfunkteilnehmer zur Toleranz, zur Duldsamkeit anderen Anschauungen gegenüber erziehen. Und solange diese Erziehungsarbeit nicht abgeschlossen ist die Einrichtung der Überwachungsausschüsse im Rundfunk unentbehrlich. Thank you. Funk ist für den Normalhörer da. Ralli, ralla, ralalala. Den gibt es nicht. Das wär gelacht. Für ihn wird dort Programm gemacht. Ohne Schund, ohne Salz, ohne Schmutz. Es wacht der Hörer schon. Was bleibt denn da? Skandal. Der Puls der Zeit schlägt streng normal. Hört, hört. Ralli, ralla, ralalala. Es trällern die Arbeitslosen. Ralli, ralla, ralalala. Im Keller blühen wieder die Rosen. Schön ist dies Leben. Schöner ist die Zu negativ, was Alice Eckert-Rotholz in der Weltbühne 1931 publizierte. Nein, die Vorträge waren politischer geworden. Seit November 1927 produzierte die Deutsche Welle zusammen mit Frankfurt die Gedanken zur Zeit. Und sogar kontradiktorische Gespräche waren möglich. Das heißt Diskussionen. Darüber hinaus dachten Deutsche Welle und Regierungsvertreter 1928 über eine Stunde der Politik nach. Das schien dann aber doch zu gewagt. Man beließ es bei den Gedanken zur Zeit, die nun auch von der Funkstunde übernommen wurden und sich fortan auch politischen Themen zuwenden. Die allerdings von einem eigenen zusätzlichen parlamentarischen Überwachungsausschuss nach eigenen Richtlinien streng überparteilich überwacht wurden. Da überrascht dann schon ein Gespräch zwischen zwei Mitgliedern des Reichstages im Januar 1931. Gottfried Feder von der NSDAP und Erik Nölting von der SPD. Sie diskutierten zwei Abende lang über Sozialismus und Nationalsozialismus. Die Diskussion bedurfte der Nachbetrachtung. Am 23. Januar 1930 sprach der Redakteur Werner Menzel mit dem Direktor der ausstrahlenden Deutschen Welle, Hermann Schubotz. Wenn mich mein Höreindruck nicht getäuscht hat, so waren Sie doch für bei dem Siegesweg im Aufnahmeraum persönlich anwesend. Haben denn die Redner ohne Manuskript gesprochen? Es besteht doch ein politischer Überwachungsausschuss. Muss diesem Überwachungsausschuss nicht das Manuskript vorher eingereicht werden und notfalls diese Die Redner haben tatsächlich ohne Manuskript. Ich traf mich am Vormittag in meinem Zimmer. Hier bricht die Aufnahme ab. Wie war das nun mit der Zensur? Ganz einfach. Für jede Sendung musste ein Exposé oder ein Manuskript eingereicht werden. Auch bei Diskussionen. Deshalb hörten sie sich auch zu Gestellst an. Die Manuskripte wurden dann von dem politischen Überwachungsausschuss des Senders geprüft. Oft war das gar nicht mehr nötig. Dorelle Beirat schon bei der Programmzusammenstellung entsprechend mitgearbeitet hatte und dabei dann selbst seine Schere im Kopf benutzen. Der Überwachungsausschuss konnte dann Änderungen veranlassen und die Sendung ganz unterschreiben. Und das nicht mehr im politischen Programm. Bei den Hörspielen waren die Dinge zumeist etwas einfacher. Manuskripte lagen immer vor und waren von daher unauffälliger zu zensieren. Im Übrigen schienen sich die Autoren ohnehin den herrschenden Tendenzen anzupassen. Schließlich wollten und sollten sie ja in einem Programm gesendet werden, das mit seinen dauernden Märschen und analytischen Vorträgen streng national auseinandergeht. Dementsprechend finden sich immer mehr Namen im Programm, die auch unter den Nazis an den Mühlen klangen. Eberhard Wolfgang Möller, Ernst Jahn, Wolfram Brockmann, von den weniger dezidiert politischen Josef Martin Bauer, Udo Rombach, die Autoren in der Zeitschrift Kolonne, Günter Eich, Martin Raschel, Anwar. Und der literarische Leiter der Leipziger Lehrer, Eugen von Fischer. Ein experimentierfreudiger Mann, der mit Sprechchören arbeitete, um den Zeitgeist auszudrücken. Ein Nachzügler des Expressionismus. 1932 schrieb er ein Feature, damals hieß es noch Hörfolge, über das Pergamon-Museum in Berlin. Er baute bereits Originalgeräuschaufnahmen in seine Sendung ein. Doch kam es ihm weniger auf formale als auf inhaltliche Dinge an. Ihm ging es hauptsächlich um den Brückenschlag von den Griechen zum Heute. Das erste Bild spielt vor dem Museum. Immer nur auf ein Paar an. Sehnsucht? Lacht nicht! Vielleicht nach dir selber? Nach dem Leben vielleicht? Nach dem Leben, kann man wohl sagen. Aber nicht nach dem Leben, so wie es ist, nach dem anderen. Nach dem anderen Leben? Das ist ja gar nicht, das ist ja Quatsch, das sagt ja einem ja nur. Sehnsucht nach dem gesunden Leben, meinst du? Ja, vielleicht, aber alles Leben müsste gesund sein, nicht bloß das. Alles Leben, warum denn? Weil es doch keinen Spaß macht, in einer Welt zu leben, wo es stinkt an allem. Ich weiß auch wohl, dass du hier schlecht Arbeit und Brot, das wollen die meisten. Der Staat und Krank macht, aber auch heute nicht nur Brot arbeiten. Es gibt viele, die mehr wollen. Denen liegt unsere Welt. Ich möchte bloß wissen, was all der Quatsch mit dem Museum ist. Ich denke, Sie sind ein Fremdführer. Kann Sie ein Arzt bitte, ich halte Sie nicht. Zuerst noch ein schwacher technischer Versuch. ist heute der Rundfunk für die zerklüftete, auseinandergehaltene Menschheit eine Plattform geworden, auf der sie sich zu gemeinsamen Erlebnissen zusammenfinden kann. Liebe Deutsche, neue Reichsregierung legt Wert darauf, ihre Absichten und Handlungen dem deutschen Volk durch Benutzung der neuzeitlichen Einrichtung des Rundfunks unmittelbar soweit es die Umstände erlauben, der nacheinander Reichsminister persönlich besucht. 15. Juni 1932. Reichsinnenminister Wilhelm Freiherr von Geil kündigt die tägliche Stunde der Reichsregierung an, die anfangs tatsächlich nur eine halbe Stunde betrug. Damit hatte sich die Regierung endgültig den Rundfunk als Propagandainstrument gesichert. Wir wollen und werden keine Partei- und Wahlreden halten. Denn wir sind alle entweder parteilos gewesen oder vor Antritt unseres Amtes geworden. Das ist das Neue an unseren Rundfunkansprachen, dass wir nicht als Parteiredner für eine Regierungsmehrheit und ihre einzelnen Gruppen, für keinen Berufsstand und keine Klasse reden. Wir Nationalsozialisten verwahren uns auf das Leidenschaftlichste dagegen, dass unsere Bewegung der Ausdruck irgendeiner Parteimeinung sei. Wir wollen und werden keine Partei- und Wahlreden halten. Der Nationalsozialismus ist keine Partei im alltäglichen Sinne dieses Wortes. Für keinen Berufsstand und keine Klassenreden, sondern einzig und allein als die Reichsminister, welche das Vertrauen unseres allverehrten Herrn Reichspräsidenten von innen durch auf ihren schweren Posten berufen hat. Ich höre mir den Minister an, am Vormittag. Dann kommt noch ein zweiter. Und dann der Kanzler noch. Ich wette, abends und allerhand. Ich höre das ganze Kabinett bis mitten in die Nacht. Militärmusik gibt's sehr früh am Vormittag. Ein nationales Potpourri am Nachmittag. Ein deutsches Lied aus deutschem Mund abends um 19:30. Ich tanze mich national gesund bis mitten in die Nacht. Dieser massiven Politisierung war die Organisation des Rundfunks nicht mehr gewachsen, meinten das Reichsinnenministerium und sein Ministerialrat Erich Scholz. Eine neue Regelung stand an. Ökonomisch sollte der Rundfunk endgültig in die Hände des Staates fallen, die Privataktionäre herausgedrängt und die Rundfunkanstalten in GmbHs umgewandelt werden, zu 51% in das Reich, zu 49% in das jeweilige Land gingen. Das Programm war nach noch zu erlassenen Richtlinien zu gestalten. Und da begannen dann die Probleme. Die Richtlinien wurden einfach nicht fertig. Zum 30. September wurden erst einmal vorsorglich die Sendekonzessionen gekündigt. Weil die Richtlinien da aber immer noch nicht fertig waren, soll Programm auch darüber hinaus gemacht werden. Finanzielle Verpflichtungen über den 31.12. hinaus aber nicht eingegangen werden. Dann schließlich bis zum 31.3.33. Von einem Programm kann keine Rede mehr sein, sondern die vorrätigen Sendungen und Vorträge werden abgewickelt, soweit sich es um harmlose, das heißt wohl auch belanglose Angelegenheiten handelt. Eine starke Betonung alles Heimatkundlichen und Volkstümlichen steht im Vordergrund. Diese volkstümliche Betonung reicht aber auch bis in die einzelnen Abteilungen hinein. Konzert und Hörspiel, Vorträge und Veranstaltungen stehen in ihrem Zeichen. Äußerst vorsichtig sind die Kunstprogramme selbst gehalten. Kein Sender hat heute mehr den Mut, die moderne Kunst, die Produktion der lebenden Künstler zu pflegen, uns vorpolitisch anzustoßen. Mit rechts und links habe ich es verdorben. Infolgedessen schon in die Klasse. Nicht nur in Berlin. Ernst Haag pflegte sie in seiner klassischen Sendewende bereits seit geraumer Zeit. Einen Tag wird leibhaftig an sich gehoben, was alltags im Bewusstsein eines jeden nur als ein Wissen um jenen Besitz vorhanden war. Man traute sich nicht, wartete erst einmal auf die Richtlinien, die aber kam nicht. Stattdessen begann das große Postenschieben. Hans Flesch wurde entlassen. Richard Kolb, alter PG- und Hörspielspezialist, wurde seiner. Arnold Bornen übernahm die aktuelle Abteilung. Betroffen von all dem war auch die Hörspielarbeit. Zentralisierung auch hier. Der Programmrat hatte 1932 im Hörspielausschuss aller Sender eingerichtet, der die Aktivitäten auf diesem Gebiet koordinieren sollte. Folgen hatte seine Arbeit keine mehr. Aber die Programmdienst GmbH, sie war ebenfalls eine Gründung der RRG und schloss seit 1931 zentral für alle Sender die Verträge mit den Autoren, sorgte für die Verbreitung ihrer Manuskripte und zahlte die Honorare. Berliner Terror, wetterte Richard Kolb in der Bayerischen Radiozeitung. Diese Stelle ist gewissermaßen eine Kontrollstelle für die Hörspielsendungen. Viel zu kontrollieren gab es 1932 nicht mehr. Die Zeit Brechts, Wolfs und anderer Linke ging endgültig zu Ende. Da half auch ihr Zusammenschluss zu einem Bund freier Rundfunkautoren nichts mehr. Er kam viel zu spät. Jeder hat in Deutschland mitzureden. Der Jude, der Franzose, der Engländer, der Völkerbund, das Weltgewissen, das der Teufel wäre. Richtlinien für die Programmgestaltung des Deutschen Rundfunks vom November 1932. Der Deutsche Rundfunk dient dem deutschen Volke. Seine Sendungen dringen unablässig in das deutsche Haus und werden in der ganzen Welt gehört. Die Pflege des Reichsgedankens ist die Pflicht des deutschen Rundfunks. Der Rundfunk nimmt an der großen Aufgabe teil, die Deutschen zum Staatsvolk zu bilden und das staatliche Denken und Wollen der Hörer zu formen und zu stärken. Der Rundfunk achtet bei allen Darbietungen darauf, dass die deutsche Sprache als unmittelbare Lebensäußerung des Volkes und als Ausdruck des deutschen Wesens richtig und rein, würdig und klar gesprochen wird. Der Rundfunk ist durch seine weite Wirkung besonders berufen, das deutsche Volk mit seinen Dichtern zu verbinden. Maßgebend für die Auswahl ist der Wert der Dichtungen für das Innenleben deutscher Menschen. Ist der deutsche Mensch ein Wesen niederer Ordnung, für den nicht alles, was menschlicher Geist in künstlerisch geformten Worten oder Tönen schuf, wertvoll ist? Sophokles, Shakespeare, Molière schufen die drei nun auch speziell für Deutschland wertvolle Leistungen? Ist der Wert ihrer Dichtung das Innenleben deutscher Menschen maßgebend genug, um einen Ödipus, einen Hamlet, einen Geiselin, ein Sendespiel noch zu rechtfertigen? Geschichte Martin Kellers, der entlassen wird, als ein Opfer der allgemeinen Wirtschaftskrise. Unser täglich Arbeit gib uns heute. Das Ende der Weimarer Republik. Der Ruf wird erhöht. Ein Vierteljahr später wird das Hörspiel neu produziert in einer Bearbeitung von Otto Hans Jahn. Hermann Kasak, der Autor, wird kurz darauf mit Sendeverbot belegt. Der Rufer von 1933 ist Adolf Hitler. Ein Ausschnitt aus einer Rede vom 1. Februar 1933 beendete diese Neuinszenierung. Ein bekannter Soziologe meinte kürzlich, 1928, als die unruhigen Zeiten begannen, erschreckend fremd steht die Rundfunksendung dem Lebensraum des Arbeiters, seiner Welt des Denkens und Erlebens gegenüber. Wie soll der Arbeiter in lebendige Beziehung zum Sendespiel kommen, wenn alle akustischen Feinheiten nur der kalten Wortpracht ästhetisierender Stildramen gilt? 1939. Josef Goebbels. Appell an die Nation. Jeder hat in Deutschland mitzureden. Der Jude, der Franzose, der Engländer, der Völkerbund, der Schweizer und der Nationalsozialist. Nur der deutsche Arbeiter nicht. Wer muss kuscheln und arbeiten? Nur die kommunistische Partei ist die einzige Kraft, die den einheitlichen Kampf aller Werkkämpfer organisiert. Erdet und erbt Mitglieder der kommunistischen Partei. Gottesleuchterische Bolschewismus, der uns um Religion, Familie und Eigenrecht auf Persönlichkeit betrügen will, der ist doch tot, vor Jahrtausenden alt. Darum fordern wir die Vernichtung des Systems der Ausbeutung. Er mit dem deutschen Arbeiterstaat, Deutschland den Deutschen. Aber es ist verwunderlich, dass er hinter den Reihen keine Eroberungen macht. Wenn er für die nationale Sammlung gleichen Methoden Verleumdung und Verhetzung anwenden, in denen jene ihn weit überlegen. Adolf Hitler ruft uns fort. Ei, Hitler. Mit Hindenburg für ein neues Deutschland. Wir machen gar keinen Hehl daraus. Der Rundfunk gehört uns. Niemand kommt. Den Rundfunk werden wir in den Dienst unter die Dinge stellen. Sie hörten die Welt im Haus. Rundfunk und Hörspiel in der Weimarer Republik. Eine Soiree von Wolfram Wessels. Es sprachen Manfred Böhm, Jürgen Franz, Ivar Garb, Gertraud Heise, Piet Klein, Rolf Klein, Klaus Kauleidis, Clemens Lachnicht, Walter Laukwitz, Karl Rudolf Menke, Matthias Ponier, Wolfgang Reinsch, Ernst Walter Simon und Bert Wesselmann. Es sang Andreas Serda, Schnitt Nicole Winheller, Musik Peter Zwetschkow, Regie Johannes Hahn. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1991. Redaktion Hans Burkhard Schlichting.